Gustav Meyrink. Das Wachsfigurenkabinett. Es war ein guter Gedanke von dir, Melchior Kreuzer zu telegrafieren. Glaubst du, dass er unserer Bitte Folge leisten wird, Sinclair? Wenn er den ersten Zug benutzt hat, Sebaldus sah auf seine Uhr, muss er jeden Augenblick hier sein. Sinclair war aufgestanden und deutete statt jeder Antwort durch die Fensterscheibe. Und da sah man einen langen, schmächtigen Menschen eilig die Straße heraufkommen. Manches Mal gleiten Sekunden an unserem Bewusstsein vorbei, die uns die alltäglichen Vorgänge so schreckhaft neu erscheinen lassen. Hast du es auch zuweilen, Sinclair? Es ist, als sei man plötzlich aufgewacht und sofort wieder eingeschlafen und habe währenddessen einen Herzschlag lang in bedeutsame, rätselvolle Begebnisse hineingeblickt. Sinclair sah seinen Freund aufmerksam an. »Was willst du damit sagen?« »Es wird wohl der verstimmende Einfluss sein, der mich in dem Wachsfigurenkabinett befiel«, fuhr Sebaldus fort. »Ich bin unsäglich empfindlich heute. Als soeben Melchior von weitem herankam und ich seine Gestalt immer mehr und mehr wachsen sah, je näher sie kam, da lag etwas, was mich quälte, etwas, wie soll ich nur sagen, nicht Heimliches für mich darin, dass die Entfernung alle Dinge zu verschlingen vermag, ob es jetzt Körper sind oder Töne, Gedanken, Phantasien oder Ereignisse. Oder umgekehrt, wir sehen sie zuerst winzig von Weitem und langsam werden sie größer. Alle, alle, auch die, die unstofflich sind und keine räumliche Strecke zurücklegen müssen. Aber ich finde nicht die rechten Worte. Fühlst du nicht, wie ich es meine? So scheinen alle unter demselben Gesetz zu stehen.« Der andere nickte nachdenklich mit dem Kopfe. »Ja, und manche Ereignisse und Gedanken, die schleichen verstohlen heran, als ob es dort etwas wie Bodenerhebungen oder dergleichen gäbe, hinter denen sie sich verborgen halten könnten. Plötzlich springen sie dann hinter einem Versteck hervor und stehen unerwartet riesengroß vor uns da.« Man hörte die Tür gehen und gleich darauf trat Dr. Kreuzer zu ihnen in die Weinschenke. »Melchior Kreuzer, Christian Sebaldus Obereit, Chemiker«, stellte Sinclair die beiden einander vor. »Ich kann mir schon denken, weshalb Sie mir telegrafiert haben«, sagte der Angekommene. »Frau Lucretias alter Gram.« Auch mir fuhr es in die Glieder, als ich den Namen Mohamed Darascheko gestern in der Zeitung las. »Haben Sie schon etwas herausgebracht? Ist es derselbe?« Auf dem ungepflasterten Marktplatz stand der Zeltbau des Wachsfigurenkabinetts, und aus den 100 kleinen, zackigen Spiegeln, die auf dem Leinwandgiebel in Rosettenschrift die Worte formten, »Mohamed Darascheckos orientalisches Panoptikum, vorgeführt von Mr. Kongo Brown«, glitzerte rosa der letzte Widerschein des Abendhimmels. Die Segeltuchwände des Zeltes, mit wilden, aufregenden Szenen grell bemalt, schwankten leise und bauschten sich wie hautüberspannte Wangen aus, wenn im Inneren jemand umherhantierte und sich an sie lehnte. Zwei Holzstufen führten zum Eingang empor, und oben stand, unter einem Glassturz, die lebensgroße Wachsfigur eines Weibes in Flittertrikot. Das fahle Gesicht mit den Glasaugen drehte sich langsam und sah in die Menge hinab, die sich um das Zelt drängte, von einem zum anderen, blickte dann zur Seite, als erwarte es einen heimlichen Befehl von dem dunkelhäutigen Ägypter, der an der Kassa saß, und schnellte dann mit drei zitternden Rucken in den Nacken, dass das lange schwarze Haar flog, um nach einer Weile wieder zögernd zurückzukehren, trostlos vor sich hin zu starren und die Bewegungen von neuem zu beginnen. Von Zeit zu Zeit verdrehte die Figur plötzlich Arme und Beine, wie unter einem heftigen Krampfe, warf hastig den Kopf zurück und beugte sich nach hinten, bis die Stirne die Fersen berührte. Der Motor dort hält das Uhrwerk in Gang, das diese scheußlichen Verrenkungen bewirkt, sagte Sinclair halblaut und wies auf die blanke Maschine an der anderen Seite des Eingangs, die, im Viertakt arbeitend, ein schlapfendes Geräusch erzeugte. »Elektrizität, Leben, ja, lebendig, alles, ja«, leierte der Ägypter oben und reichte einen bedruckten Zettel herunter. »In Halbstunde Anfang, ja«. »Halten Sie es für möglich, dass dieser Farbige etwas über den Aufenthalt des Mohammed Darajeko weiß?« fragte Obereit. Melchior Kreuzer aber hörte nicht. Er war ganz in das Studium des Zettels vertieft und murmelte die Stellen, die besonders hervorstachen, herunter. Die magnetischen Zwillinge Vayu und Jananchaya mit Gesang. »Was ist das? Haben Sie das gestern auch gesehen?« fragte er plötzlich. Sinclair verneinte. »Die lebendigen Darsteller sollen erst heute auftreten und, nicht wahr, Sie kannten doch Thomas Charnock, Lucretias Gatten persönlich, Dr. Kreuzer«, unterbrach Sebaldus Obereit. »Gewiss, wir waren jahrelang Freunde. Und fühlten Sie nicht, dass er etwas Böses mit dem Kinde vorhaben könne?« Dr. Kreuzer schüttelte den Kopf. »Ich sah wohl eine Geisteskrankheit in seinem Wesen langsam herankommen, aber niemand konnte ahnen, dass sie so plötzlich ausbrechen würde. Er quälte die arme Lucretia mit schrecklichen Eifersuchtsszenen, und wenn wir Freunde ihm das Grundlose seines Verdachtes vorhielten, so hörte er kaum zu. Es war eine fixe Idee von ihm. Dann, als das Kind kam, dachten wir, es werde besser mit ihm werden. Es hatte auch den Anschein, als wäre dem so. Sein Misstrauen war aber nur noch tiefer geworden, und eines Tages erhielten wir die Schreckensbotschaft, es sei plötzlich der Wahnsinn über ihn gekommen. Er habe getobt und geschrien, habe den Säugling aus der Wiege gerissen und sei auf und davon. Und jede Nachforschung blieb vergeblich. Irgendjemand wollte ihn noch mit Mohammed Darajeko zusammen auf einem Stationsbahnhof gesehen haben. Einige Jahre später kam wohl aus Italien die Nachricht, ein Fremder namens Thomas Charnock, den man oft in Begleitung eines kleinen Kindes und eines Orientalen gesehen, sei erhängt gefunden worden. Von Darajeko und dem Kind keine Spur. Und seitdem haben wir umsonst gesucht. Deshalb kann ich auch nicht glauben, dass die Aufschrift auf diesem Jahrmarktszelt mit dem Asiaten zusammenhängt. Andererseits wieder der merkwürdige Name Kongo Brown. Ich kann den Gedanken nicht loswerden, Thomas Charnock müsse ihn früher hier und da haben fallen lassen. Mohammed Darajeko aber war ein Perser von vornehmer Abkunft und verfügte über ein geradezu beispielloses Wissen. Wie käme der zu einem Wachsfigurenkabinett? Vielleicht war Kongo Brown sein Diener, und jetzt missbraucht er den Namen seines Herrn, riet Sinclair. Kann sein. Wir müssen der Fährte nachgehen. Ich lasse es mir auch nicht nehmen, dass der Asiate in Thomas Charnock die Idee, das Kind zu rauben, geschürt, sie vielleicht sogar angeregt hat. Lucretia hasste er grenzenlos. Aus Worten zu schließen, die sie fallen ließ, scheint es mir, als habe er sie unaufhörlich mit Anträgen verfolgt, obwohl sie ihn verabscheute. Es muss aber noch ein anderes, viel tieferes Geheimnis dahinter stecken, das Darajekos Rachsucht erklären könnte. Doch aus Lucretia ist nichts weiter herauszubekommen, und sie wird vor Aufregung fast ohnmächtig, wenn man das Gebiet auch nur flüchtig berührt. Überhaupt war Darajeko der böse Dämon dieser Familie. Thomas Charnock hatte vollständig in seinem Bann gestanden und uns oft anvertraut, er halte den Perser für den einzigen Lebenden, der in die grauenvollen Mysterien einer Art präadamitischer geheimer Kunstfertigkeit, wonach man den Menschen zu irgendwelchen unbegreiflichen Zwecken in mehrere lebende Bestandteile zerlegen könne, eingeweiht sei. Natürlich hielten wir Thomas für einen Phantasten und Darascheko für einen bösartigen Betrüger. Aber es wollte nicht glücken, Beweise und Handhaben zu finden. Doch ich glaube, die Produktion beginnt. Zündet nicht schon der Ägypter die Flammen rings um das Zelt an? Die Programmnummer Fatme, die Perle des Orients, war vorüber und die Zuschauer strömten hin und her oder sahen durch die Gucklöcher an den mit rotem Tuch bespannten Wänden in ein roh bemaltes Panorama hinein, das die Erstürmung von Delhi darstellte. Stumm standen andere vor einem Glassarg, in dem ein sterbender Turko lag, schwer atmend, die entblößte Brust von einer Kanonenkugel durchschossen, die Wundränder brandig und bläulich. Wenn die Wachsfigur die bleifarbenen Augenlider aufschlug, drang das Knistern der Uhrfeder leise durch den Kasten, und manche legten das Ohr an die Glaswände, um es besser hören zu können. Der Motor am Eingang schlapfte sein Tempo und trieb ein orgelähnliches Instrument. Eine stolpernde, atemlose Musik spielte, mit Klängen, die laut und dumpf zugleich etwas Sonderbares, Aufgeweichtes hatten, als tönten sie unter Wasser. Geruch von Wachs und schwelenden Öllampen lag im Zelt. Nummer 311, Obea Wangerzauberschädel der Voodoos, las Sinclair erklärend aus seinem Zettel und betrachtete mit Sebaldus in einer Ecke drei abgeschnittene Menschenköpfe, die unendlich wahrheitsgetreu, Mund und Augen weit aufgerissen, mit grässlichem Ausdruck aus einem Wandkästchen starrten. »Weißt du, dass sie gar nicht aus Wachs, sondern echt sind?« sagte Obereit erstaunt und zog eine Lupe hervor. »Ich begreife nur nicht, wie sie präpariert sein mögen. Merkwürdig, die ganze Schnittfläche der Hälse ist mit Haut bedeckt oder überwachsen. Und ich kann keine Naht entdecken. Es sieht förmlich so aus, als wären sie wie Kürbisse freigewachsen und hätten niemals auf menschlichen Schultern gesessen. Wenn man nur die Glasdeckel ein wenig aufheben könnte. Alles Wachs, ja, lebendig Wachs, ja, Leichenkopf zu teuer und riechen, bii, sagte plötzlich hinter ihnen der Ägypter. Er hatte sich in ihre Nähe geschlichen, ohne dass sie ihn bemerkt hatten, und sein Gesicht zuckte, als unterdrücke er ein tolles Lachen. Die beiden sahen sich erschrocken an. »Wenn der Nigger nur nichts gehört hat. Vor einer Sekunde noch sprachen wir von Darascheko«, sagte Sinclair nach einer Weile. »Ob es Dr. Kreutzer wohl gelingen wird, Fatme auszufragen? Schlimmstenfalls müssten wir sie abends zu einer Flasche Wein einladen. Er steht immer noch draußen und spricht mit ihr.« Einen Augenblick hörte die Musik auf zu spielen. Jemand schlug auf einen Gong, und hinter einem Vorhang rief eine gellende Frauenstimme: »Vayu und Chanachaya, magnetische Zwillinge, 8 Jahre alt, das größte Weltwunder, sie singen!« Die Menge drängte sich in das Podium, das im Hintergrunde des Zeltes stand. Dr. Kreutzer war wieder hereingekommen und fasste Sinclairs Arm. »Ich hab die Adresse schon«, flüsterte er. »Der Perser lebt in Paris, unter fremdem Namen. Hier ist sie.« Und er zeigte den beiden Freunden verstohlen einen kleinen Papierstreifen. »Wir müssen mit dem nächsten Zug nach Paris.« »Vayu und Chananchaya, sie singen«, kreischte die Stimme wieder. Der Vorhang schob sich zur Seite, und als Page gekleidet, ein Bündel im Arm, trat auf das Podium mit wankenden Schritten ein Geschöpf von grauenhaftem Aussehen. Die lebendig gewordene Leiche eines Ertrunkenen in bunten Samtlappen und goldenen Tressen. Eine Welle des Abscheus ging durch die Menge. Das Wesen war von der Größe eines Erwachsenen, hatte aber die Züge eines Kindes. Gesicht, Arme, Beine, der ganze Körper, selbst die Finger waren in unerklärlicher Weise aufgedunsen. Aufgeblasen wie dünner Kautschuk schien das ganze Geschöpf, die Haut der Lippen und Hände farblos, fast durchscheinend, als wären sie mit Luft oder Wasser gefüllt, und die Augen erloschen und ohne Zeichen von Verständnis. Ratlos starrte er umher. »Wajo, der größere Bruder«, sagte erklärend die Frauenstimme in einem fremdartigen Dialekt, und hinter dem Vorhang, eine Geige in der Hand, trat ein Weibsbild hervor, im Kostüm einer Tigerbändigerin mit pelzverbrämten roten polnischen Stiefeln. »Wajo«, sagte die Person nochmals und deutete mit dem Geigenbogen auf das Kind. Dann klappte sie ein Heft auf und las laut vor: »Diese beiden männlichen Kinder sind nunmehr 8 Jahre alt und das größte Weltwunder. Sie sind nur durch eine Nabelschnur verbunden, die 3 Ellen lang und ganz durchsichtig ist, und wenn man den einen abschneidet, müsste auch der andere sterben. Es ist das Erstaunen aller Gelehrten. Wajo, er ist weit über sein Alter entwickelt, aber geistig zurückgeblieben, während Jananchaya von durchdringender Verstandesschärfe ist, aber so klein wie ein Saigling, denn er ist ohne Haut geboren und kann nichts wachsen. Er muss aufgehoben werden in einer Tierblase mit warmem Schwammwasser. Ihre Eltern sind immer unbekannt gewesen. Es ist das größte Naturspiel.« Sie gab Wajo ein Zeichen, worauf dieser zögernd das Bündel in seinem Arm öffnete. Ein faustgroßer Kopf mit stechenden Augen kam zum Vorschein. Ein Gesicht von einem bläulichen Adernetz überzogen, ein Säuglingsgesicht, doch greisenhaft in den Mienen und mit einem Ausdruck so tückisch, hassverzerrt und boshaft und voll so unbeschreiblicher Lasterhaftigkeit, dass die Zuschauer unwillkürlich zurückfuhren. »Mein Bruder, Chanchaya«, stammelte das aufgedunsene Geschöpf und sah wieder ratlos ins Publikum. »Führen Sie mich hinaus. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Gott im Himmel«, flüsterte Melchior Kreuzer. Sie geleiteten den Halbbewusstlosen langsam durch das Zelt an den lauernden Blicken des Ägypters vorbei. Das Weibsbild hatte die Geige angesetzt und sie hörten noch, wie sie ein Lied fiedelte und der Gedunsene mit halb erloschener Stimme dazu sang: »Ich hat einen Kameladen, einen besseren fingst du nicht?« Und der Säugling, unfähig, die Worte zu artikulieren, gellte mit schneidenden Tönen bloß die Vokale dazwischen. »Ja, eh, ei, ei, ei, ei, ei, ui.« Dr. Kreuzer stützte sich auf Sinclairs Arm und atmete heftig die frische Luft ein. Aus dem Zelte hörte man das Klatschen der Zuschauer. »Es ist Charnocks Gesicht, diese grauenhafte Ähnlichkeit«, stöhnte Melchior Kreuzer. »Wie ist es nur? Ich kann es nicht fassen. Mir drehte sich alles vor den Augen. Ich fühlte, ich müsse ohnmächtig werden. Sebaldus, bitte, holen Sie mir einen Wagen. Ich will zur Behörde. Es muss irgendetwas geschehen. Und fahren Sie beide sogleich nach Paris. Mohammed Darascheko, ihr müsst ihn auf dem Fuße verhaften lassen.« Wiederum saßen die beiden Freunde beisammen und sahen durch die Fenster der einsamen Weinstube Melchior Kreuzer eiligen Schrittes die Straße heraufkommen. »Es ist genau wie damals«, sagte Sinclair, »wie das Schicksal manchmal mit seinen Bildern geizt.« Man hörte das Schloss zufallen, Dr. Kreuzer trat ins Zimmer, und sie schüttelten einander die Hände. »Sie sind uns eigentlich einen langen Bericht schuldig«, sagte endlich Sebaldus Obereit, nachdem Sinclair ausführlich geschildert, wie sie 2 volle Monate in Paris vergeblich nach dem Perser gefahndet hatten. »Sie sandten uns immer nur so wenige Zeilen.« »Mir ist das Schreiben bald vergangen, beinahe auch das Reden«, entschuldigte sich Melchior Kreuzer. »Ich fühle mich so alt geworden seit damals. Sich von immer neuen Rätseln umgeben zu sehen, es zermürbt einen mehr, als man denkt. Die große Menge kann gar nicht erfassen, was es für manchen Menschen bedeutet, ein ewig unlösbares Rätsel in seiner Erinnerung mitschleppen zu müssen. Und dann täglich die Schmerzensausbrüche der armen Lucretia mit ansehen zu müssen. Vor kurzem starb sie. Das schrieb ich euch. Aus Gram und Leid. Kongo Brown entsprang aus dem Untersuchungsgefängnis. Und die letzten Quellen, aus denen man hätte Wahrheit schöpfen können, sind versiegt. Ich will euch später einmal ausführlich alles erzählen, bis die Zeit die Eindrücke gemildert hat. Es griffe mich jetzt noch zu sehr an. »Ja, aber hat man denn gar keinen Anhaltspunkt gefunden?« fragte Sinclair. Es war ein wüstes Bild, das ich da entrollte. Dinge, die unsere Gerichtsärzte nicht glauben konnten oder durften. Finsterer Aberglaube, Lügengewebe, hysterischer Selbstbetrug hieß es immer, und doch lagen manche Dinge so erschreckend klar da. Ich ließ damals alle kurzerhand verhaften. Kongo Brown gestand zu, die Zwillinge, überhaupt das ganze Panoptikum von Mohammed Darascheko als Lohn für frühere Dienste geschenkt bekommen zu haben. Vayu und Chananchaya seien ein künstlich erzeugtes Doppelgeschöpf, das der Perser vor 8 Jahren aus einem einzigen Kinde, dem Kinde Thomas Charnox, präpariert habe, ohne die Lebenstätigkeit zu vernichten. Er habe nur verschiedene magnetische Strömungen, die jedes menschliche Wesen besitze und die man durch gewisse geheime Methoden voneinander trennen könne, zerlegt und es dann durch Zuhilfenahme tierischer Ersatzstoffe schließlich zu Wege gebracht, dass aus einem Körper 2 mit ganz verschiedenen Bewusstseinsoberflächen und Eigenschaften geworden wären. Überhaupt habe sich Darascheko auf die sonderbarsten Künste verstanden. Auch die gewissen 3 Obea-Wangerschädel seien nichts anderes als Überbleibsel von Experimenten, und sie wären früher lange Zeit lebendig gewesen. Das bestätigten auch Fatme, Kongo Browns Geliebte und alle anderen, die übrigens harmloser Natur waren. Ferner gab Fatme an, Kongo Brown wäre epileptisch, und zur Zeit gewisser Mondphasen käme eine sonderbare Aufregung über ihn, in der er sich einbilde, selbst Mohammed Darascheko zu sein. In diesem Zustand stünden ihm Herz und Atem still, und seine Züge veränderten sich angeblich derart, dass man glaube, Darascheko, den sie früher öfter in Paris gesehen, vor sich zu haben. Aber mehr noch, er strahle dann eine solch unüberwindliche magnetische Kraft aus, dass er, ohne irgendein befehlendes Wort auszusprechen, jeden Menschen zwingen könne, ihm sofort alle die Bewegungen und Verdrehungen nachzuahmen, die er vormache. Es wirke wie Veitstanz ansteckend auf einen, unwiderstehlich. Er besäße eine Gelenkigkeit sondergleichen und beherrsche zum Beispiel alle die sonderbaren Derwischverrenkungen vollkommen, vermittelst derer man die rätselhaftesten Erscheinungen und Bewusstseinsverschiebungen hervorbringen könne. Der Perser habe sie ihn selbst gelehrt, und die so schwierig seien, dass sie kein Schlangenmensch der Welt nachzuahmen imstande sei. Auf ihrer gemeinsamen Reise mit dem Wachsfigurenkabinett von Stadt zu Stadt sei es auch zuweilen vorgekommen, dass Kongo Brown versucht habe, diese magnetische Kraft zu verwenden, um Kinder auf solche Art zu Schlangenmenschen abzurichten. Den meisten wäre aber dabei das Rückgrat abgebrochen, bei den anderen habe es wieder zu stark auf das Gehirn gewirkt und sie seien blödsinnig geworden. Unsere Ärzte schüttelten zu Fatmes Angaben natürlich den Kopf. Was aber später vorfiel, muss ihnen wohl sehr zu denken gegeben haben. Kongo Brown entwich nämlich aus dem Verhörzimmer durch einen Nebenraum. Und der Untersuchungsrichter erzählt, gerade als er mit dem Nigger ein Protokoll aufnehmen wollte, habe ihn dieser plötzlich angestarrt und befremdliche Bewegungen mit den Armen gemacht. Von einem Verdacht ergriffen, hätte der Untersuchungsrichter um Hilfe läuten wollen, aber schon sei er in Starrkrampf verfallen. Seine Zunge habe sich automatisch in einer Weise verdreht, an die er sich nicht mehr erinnern könne. Überhaupt müsse der Zustand von der Mundhöhle aus seinen Anfang genommen haben, und dann sei er bewusstlos geworden. Konnte man denn gar nichts über die Art und Weise erfahren, wie Mohammed Daraschekow das Doppelgeschöpf zustande brachte, ohne das Kind zu töten? Unterbrach Sebaldus. Dr. Kreutzer schüttelte den Kopf. Nein. Mir ging aber vieles durch den Kopf, was mir früher Thomas Czarnok erzählt hat. Das Leben des Menschen ist etwas anderes, als wir denken, sagte er immer. Es setzt sich aus mehreren magnetischen Strömungen zusammen, die teils innerhalb, teils außerhalb des Körpers kreisen, und unsere Gelehrten irren, wenn sie sagen, ein Mensch, dem die Haut abgezogen ist, müsse aus Mangel an Sauerstoff sterben. Das Element, das die Haut aus der Atmosphäre auszieht, sei etwas ganz anderes als Sauerstoff. Auch saugt die Haut dieses Fluidum gar nicht an. Sie ist nur eine Art Gitter, das dazu dient, jener Strömung die Oberflächenspannung zu ermöglichen. Ungefähr so wie ein Drahtnetz, taucht man es in Seifenwasser, sich von Zwischenraum zu Zwischenraum mit Seifenblasen überzieht. Auch die seelischen Eigenschaften des Menschen erhielten ihr Gepräge je nach dem Vorherrschen der einen oder anderen Strömung, sagt er. So wäre durch das Übergewicht besonders der einen Kraft das Entstehen eines Charakters von solcher Verworfenheit denkbar, dass es unser Fassungsvermögen übersteige. Melchior schwieg einen Augenblick und hing seinen Gedanken nach. Und wenn ich mich daran erinnere, welch fürchterliche Eigenschaften der Zwerg Jananchaya besaß, wodurch sich überhaupt die Quelle seines Lebens verjüngte, so finde ich in all dem nur eine entsetzliche Bestätigung dieser Theorie. Sie sprechen, als ob die Zwillinge tot wären. Sind sie denn gestorben? Fragte Sinclair erstaunt. Vor einigen Tagen. Und es ist das Beste so. Die Flüssigkeit, in der der eine den größten Teil des Tages schwamm, trocknete aus und niemand kannte ihre Zusammensetzung. Melchior Kreutzer starrte vor sich hin und schauderte. Da waren noch Dinge so grauenvoll, so namenlos entsetzlich. Ein Segen des Himmels, dass Lucretia sie nie erfuhr, dass ihr das wenigstens erspart geblieben ist. Der bloße Anblick des fürchterlichen Doppelgeschöpfes schon warf sie zu Boden. Es war, als sei das Muttergefühl in zwei Hälften zerrissen worden. Lassen Sie mich für heute von all dem schweigen. Das Bild von Vayu und Jananchaya, es macht mich noch wahnsinnig. Er brütete vor sich hin, dann sprang er plötzlich auf und schrie, »Schenkt mir Wein ein! Ich will nicht mehr daran denken! Schnell irgendetwas anderes! Musik! Irgendwas! Nur andere Gedanken! Musik!« Und er taumelte zu einem polierten Musikautomaten, der an der Wand stand, und warf eine Münze hinein. Zinn! Man hörte das Geldstück innen niederfallen. Es surrte der Apparat. Dann stiegen drei verlorene Töne auf. Einen Augenblick später klimperte laut durchs Zimmer das Lied »Ich hatt einen Kameraden, einen bessern findst du nit«.